silent grass, and all the tears drying. Can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone. Ihr habt hier eingeschaltet zu Dr. Bunsen. Wir berichten heute wieder aus der binären Welt für euch. Wir haben gerade gehört Sad Robot, und das ist eigentlich auch die Einstimmung für diese Sendung, weil ich will euch heute ein paar Sad News erzählen. Und zwar wollte ich mit euch ein bisschen über die Internetzensur reden. Ich bin Nerd 6, leider im Moment noch allein hier im Studio, aber ich hoffe, dass die anderen von der Computer AG hier nochmal reinschneien und dass wir vielleicht ein bisschen diskutieren können. Ich hau jetzt gleich nochmal Musik rein und dann will ich euch mal ein bisschen was erzählen zur Internetzensur. Way back last summer, when mainstream mainstream radio was such a fucking bummer. No indie music, nothing too funny. Clear channel motherfuckers did it for the money. But somebody heard the call. Now you can have it all. I heard it on a podcast. Rockin' fucking radio. You want it, you got it. Just download it and pot it on a podcast. No one's gonna stop you. Tell the FCC to stick it, kick it. The revolution's first computer. That piece of shit was like a freaking Roto-Rooter. Now we've got Wi-Fi, downloading files fast, listening to everyone who's ever done a podcast. It's history, now you see each and every nation. Radio has got to go, it's our emancipation. Play that song, sing along, mash it up and mix it. Radio is fucking loads of Adam Curry. Ihr seid hier immer noch im FSK auf 93,0 bei Dr. Bunsen. Und wie ihr wisst, machen wir ja hier eine interaktive Sendung. Also kommt ruhig auf unsere Webseite www.fsk-hh.org. Dort gibt es oben eine Registerkarte Chat. Da könnt ihr draufklicken und dann seid ihr im Chat und könnt mit mir reden. Und wenn ihr es richtig drauf habt, könnt ihr auch die drei Buchstaben FSK durch CAG ersetzen. Dann seid ihr halt im Channel für die Computer-AG drinne und könnt euch auch mit den richtigen Nerds unterhalten, wenn ihr das denn wollt. Ich bin natürlich in beiden Channels, ihr könnt in beiden Channels Fragen stellen und ich werde das dann auch versuchen, in die Sendung mit einzubauen. Ja, unser Thema heute ist Zensur im Internet. Vielfach durch die Presse gegangen. Ich denke mal, jeder hat das mitbekommen. Unsere Bundesregierung hat inzwischen ein Zensurpaket beschlossen, ein Gesetz. Es geht hauptsächlich darum, Kinderpornografie halt aus dem Internet herauszufiltern. Dazu möchte ich sagen, dass Kinderpornografie natürlich ein abscheuliches Verbrechen ist, das wir alle verurteilen. Leider sind wir Computerexperten aber der Meinung, dass man mit einer Zensur im Internet nicht die Ursache des Problems bekämpft. Also wenn die Fotos im Internet auftauchen, dann ist das Verbrechen ja schon begangen worden. Und man sollte natürlich seine Anstrengungen möglichst darauf richten, Kinder halt vor diesem Verbrechen zu schützen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Server angucken, Pirate Bay, gerade verklagt worden, schuldig gesprochen, die halt illegale Musik verteilen, dann sind diese Server halt immer sofort weg vom Fenster. Es gab da zum Beispiel mal einen Emule-Server in Holland. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es war ein ganz bekannter Server, auf den sich halt alle in Europa und auch in den USA verbunden haben. Der Server war von heute auf morgen runtergenommen, halt hat illegale Musik verteilt. Da frage ich mich natürlich, warum kann man die Server, die halt Kinderpornografie verteilen, nicht auch einfach so runternehmen? Warum muss man die Zensur zensieren? Warum muss man die aus dem Internet herausfiltern? Ich meine, wäre es nicht wesentlich sinnvoller, dort anzusetzen, diese Server, die Betreiber halt zu ermitteln und halt auch zurückzuverfolgen? Und nicht das Ganze zu zensieren, weil wenn man sich das Gesetz mal genauer durchgelesen hat, sind auch die Zensurlisten unter Verschluss. Und wenn man halt auf so eine illegale Seite zugreift, dann bekommt man nur so ein Stoppschild angezeigt, das halt darauf verweist, dass man gerade gespeichert wurde, dass man eventuell straffällig geworden ist, weil man halt auf solche Seiten zugegriffen hat. Und dass hier halt über diesen Server Kinderpornografie verteilt wurde. Der Chaos Computer Club hat zu dem Thema auch einiges herausgebracht, hat gesagt, kann man alles leicht umgehen. Meine Kritik richtet sich dahin, ich meine, wer im Internet unterwegs ist, viel im Websurf, der weiß, wie leicht man sich verklicken kann. Wenn man jetzt halt zufällig auf solche Seiten gerät, kann man dort halt relativ leicht straffällig werden. Und das Gesetz liest sich so, dass die Unschuldsvermutung eigentlich umgekehrt wird. Also ich muss beweisen, dass ich halt versehentlich auf so einen Link geklickt habe und nicht absichtlich Kinderpornografie aufrufen wollte. Und nicht der Staat muss mir nachweisen, dass ich halt Kinderpornografie konsumieren wollte. Wie kommt das Ganze zustande? Also ich glaube ja, dass unsere Regierung nichts Böses im Schilde führt und uns eigentlich schützen will, dass aber viele Politiker einfach Angst vorm Internet haben. Sie verstehen das Internet nicht, sie lassen sich das Internet ausdrucken und ja, also dann kommen halt solche Gesetze zustande. Ich fürchte, die sind falsch beraten und da muss ich eigentlich den Vorwurf auch an uns geben, an der Community. Wir setzen uns halt mit der Politik nicht gut genug auseinander. Also wir müssten eigentlich aus der Community heraus mehr auf die Politiker zugehen, müssten sagen, das Internet ist eigentlich was Gutes. Klar gibt es da einen Sumpf mit Pornografie und so weiter und da wird illegal Musik verteilt, aber das ist nur ein kleiner Teil im Internet. Im Großen und Ganzen gibt es da tolle Projekte, wie zum Beispiel die Wikipedia, wo Wissen und Kultur verteilt wird, diverse Blogs, Vereine, Non-Profit-Organisations, die tolle Software verteilen, Open-Source-Projekte machen. Wenn ihr halt sowas seht, wie zum Beispiel den Amoklauf in Wilmington oder sowas, wo halt sich jemand im Internet verabredet hat und diesen Amoklauf geplant hat, verbietet nicht das Internet, guckt euch an, was es für tolle Sachen im Internet gibt und eine Zensur ist wirklich der falscheste Weg, den man gehen kann, glaube ich, in der Demokratie. Vor Jahren noch haben wir alle gesagt, ne, China, so soll das hier niemals werden und die ganzen Zensurlisten und Filter, die in China laufen, die werden häufig auch hier in Deutschland programmiert und jetzt setzen wir den ganzen Kram hier auch ein. Ich meine, wollen wir wirklich die Augen verschließen vor dem Verbrechen oder wollen wir das Verbrechen bekämpfen? Und ich bin der Meinung, wenn Kinderpornografie wirklich so ein schlimmes Verbrechen ist, dann muss es da Zahlungsströme geben, dann muss es da Server geben, dann muss es doch genug Ermittlungsansätze geben für die Polizei, um halt wirklich die Verbrecher dingfest zu machen. Muss man da wirklich eine Zensur ins Internet einbringen und uns damit auf eine Stufe setzen mit Ländern wie China, wo die Leute nur über staatlich kontrollierte Firewalls aufs Internet zugreifen können? Ja, also mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt sie mir in den Chat. Und dann können wir darüber diskutieren. Near. guten Abend und hier ist Sally. Ihr hört Dr. Bunsen, die Computersendung im FSK-Radio. Oder eine Computersendung im FSK-Radio. Ihr könnt hier im Studio 1 anrufen, wenn ihr Probleme habt mit eurem heißgeliebten PC. Unter der Telefonnummer für Hamburg 432 50046. Ja, und wenn wir euch helfen können, bevorzugt natürlich auch bei Open-Source-Software-Problemen, beziehungsweise auch freier Software, dann tun wir das natürlich gerne. Helfen wir eigentlich auch bei Microsoft-Systemen? Das wusste ich noch gar nicht. Wenn wir können, tun wir, glaube ich, auch das. Also ich glaube, da wären wir jetzt nicht so, dass wir das nicht tun würden. Aber ich muss eigentlich da schon fast passen. Also ich glaube, ich bin da einfach bei Microsoft-Systemen auch gar nicht mehr up-to-date. Also da wüsste ich auch gar nicht mehr, wo man installiert sich schon freiwillig Vista auf dem Rechner, ne? Verträgt. Ja, also welcher Rechner verträgt sowas auch? Also meiner, der würde ja da, glaube ich, sich verweigern, schlichtweg. Okay. Ja, und ihr hört FSK-Radio und FSK-Radio ist zu empfangen unter 93 MHz auf der Antenne, 101,4 MHz im Kabel und natürlich auch als Livestream unter www.fsk-hh.org, wobei www sagt man ja gar nicht mehr. Soweit ich kann weiß. Man davor tippen, aber ich glaube, nur noch die Noobs machen es, ne? Ja. Die Profis wissen inzwischen, dass man das www weglassen kann. Ja, also das wird ja inzwischen so ganz verächtlich eigentlich immer so. Oder es gibt auch tatsächlich. Im Englischen mag ich es eigentlich immer am liebsten, wenn die Leute mal www sagen. Ah, das macht vielleicht auch Spaß. Ja, und genau, die Computer AG sucht auch noch Verstärkung und wir sind zu finden in der Eimsbüttler Chaussee 21 in Hamburg. Also falls ihr da mal am Donnerstagabend bitte erst ab 20 Uhr vorbeischaut, dann könnt ihr mal mit uns ein bisschen schnacken und ja. Ja, Sally, ich habe ja vorhin ein bisschen schon was über Internetzensur erzählt. Hast du dich denn mit dem Thema schon auseinandergesetzt? Ja, sogar sehr intensiv. Also es ist ja seit Anbeginn des Jahres sind, soweit ich weiß, die neuen Telekom-Dienstgesetze auch in Kraft und die betreffen ja tatsächlich auch das Internet. Kannst du uns da ein bisschen bitte mehr dazu sagen, Nerdsex? Meinst du jetzt die Vorratsdatenspeicherung? Zum einen Teil die Vorratsdatenspeicherung, aber eben auch diese Verpflichtungen, die eben Provider und eben Internetdienstanbieter haben, wie das ist ja alles noch so ganz Grauzone. Das ist ja alles nur mal so exemplarisch aufgeschrieben worden, aber so wie man das dann tatsächlich in der Praxis handeln soll, ich glaube, das weiß noch gar keiner, oder? Ja, also wie gesagt, die Gesetzgeber sind da mal wieder vorangestürmt. Es gab ja eine Übergangsregelung, nach der bis Ende 2008 die Vorratsdatenspeicherung im Internet nicht halt umgesetzt werden musste. Aber jetzt, ab Anfang 2009, haben wir halt die volle Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung. Allerdings haben ja einige Firmen dann doch wieder dagegen geklagt, weil halt nicht sicher ist, wie das Ganze wieder entlohnt wird. Also den Anbietern entstehen ja Kosten dadurch, dass sie halt die ganzen Daten auf Vorrat speichern müssen und der Gesetzgeber hat halt nicht festgelegt, wie diese Kosten zu begleichen sind. Und da hat, glaube ich, Alice und auch diverse andere Anbieter haben halt dagegen geklagt und wurden dann wieder freigesprochen von der Vorratsdatenspeicherung. Dann haben viele Leute halt Hansenet gefeiert. Andererseits war Hansenet aber auch wieder eine der ersten Firmen, die dann dieses Zensurabkommen unterschrieben haben, das jetzt gerade von unser Familienminister van der Leyen als Gesetzentwurf halt eingebracht wurde. Und da frage ich mich, ne, machen Sie das mit der Vorratsdatenspeicherung nur, weil Sie unsere Grundrechte schützen wollen oder weil Sie sich vor den Kosten schützen wollen? Und wenn Sie sich für unsere Grundrechte einsetzen wollen, warum sind Sie dann bei der Zensur wieder vorne dabei? Also letztendlich ist bei der Vorratsdatenspeicherung viel in Frage gestellt. Keiner weiß genau, wer darf auf die Daten zugreifen. Eigentlich darf man nur bei schweren Straftaten drauf zugreifen. Wir wissen genau, die Musikindustrie möchte trotzdem gern an die Daten ran, um halt illegales File-Sharing zu unterbinden. Es gibt diverse kleinere Straftaten, die man im Internet begehen kann. Sei es, ich schreibe eine Beleidigung irgendwo ins Forum rein. Also ich bin der Meinung, da sollte die IP nicht rausgegeben werden. Aber da gibt es halt noch gesetzlichen Vorgaben, wie das wirklich halt zu handeln ist. Klar ist, dass der Geheimdienst Zugriff auf sämtliche IPs hat und die auch nutzen kann. Und das BKA möchte halt immer mehr auch Geheimdienstfunktionalität haben und eigentlich auch Zugriff auf alle IPs haben. Dann sind die Daten beim Provider eigentlich nicht vernünftig geschützt. Also jeder Datenbankadministrator kann eigentlich drauf zugreifen. Und wir wissen alle genau, ne, gibt man dem Bier aus oder so, ne, dann kann man halt von denen meistens alles bekommen. Ich glaube, da braucht man auch gar kein Bier, sondern wenn man sich so ein bisschen mit moderner Technologie auskennt, dann, oder es gibt ja auch ständig irgendwelche Hacks und was weiß ich was, also Exploits, womit man einfach auch Zugriff auf Datenbanken erlangt. Und das, also die Daten sind einfach nicht schützbar, zumindest nicht im Internet. Große Datenmengen neigen einfach immer zum Ausbruch. Wir haben das auch gesehen am Telekom-Skandal. Da sind ja diverse Kundendaten bei Drittanbietern aufgetaucht, die dann die Daten genutzt haben, um illegal Geld zum Beispiel von Telekom-Kunden abzuheben und so weiter. Ja. Und ich meine, diese Daten waren auch in besonders geschützten Datenbanken drin und sind trotzdem irgendwo in dunklen Kanälen aufgetaucht. Und die Angst, die halt die Community hat, ist einfach, dass diese Daten, die halt unsere Provider jetzt auf Vorrat speichern, dass die irgendwann auch irgendwo in dunklen Kanälen auftauchen. Eine ganz interessante Frage hätte ich auch noch an dich, Nerdsex. Nämlich, wie siehst du denn das? Also in der Vergangenheit, so rein historisch gesehen, kann man ja jetzt eigentlich nicht gerade sagen, dass die Obrigkeiten, also die herrschenden Strukturen, besonders vertrauenswürdig und vertrauenswert gewesen wären. Wie kommt es eigentlich, dass gerade heute in einer proklamatorisch zumindest freien Öffentlichkeit eine solche blinde Vertrauensseligkeit herrscht? Kannst du dir das vorstellen? Also wie hat sich das bei uns so entwickelt, dass jeder einfach blindlings glaubt, der Staat wäre etwas Gutes oder dass dem Staat eben auch einfach diese unbegrenzte Macht einzuräumen und auch ohne das hinterzufragen oder so ähnlich? Ja, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Also zuerst muss ich mal sagen, dass ich eigentlich auch ein großer Fan der Demokratie bin. Also wir haben unsere Regierung gewählt und im Grunde genommen macht unsere gewählte Regierung das, was wir das Volk wollen. Natürlich kann man unsere Demokratie verbessern. Das Problem ist jetzt natürlich, dass relativ alte Leute uns regieren, also eigentlich nicht mehr meine Generation, nicht mehr die Generation von denen, die jetzt nachwächst. Und wir kennen das eigentlich aus der Historie auch. Neues wird erstmal grundsätzlich abgelehnt. Sei es nun mal Rockmusik, die früher verwerflich war, das war Teufelsmusik. Oder auch das Kino oder Fernsehen wurde abgelehnt. Die Leute haben gesagt, wer zu viel Fernsehen guckt, der verdummt. Heute wissen wir, man kann auch wunderbar Bildungsfernsehen machen. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Und darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also dass die Entscheidungsträger, die eben die diese Entscheidungen treffen, im Prinzip von den technischen Vorgängern meiner Achtung, und das zeigt sich auch immer wieder, viel zu wenig Ahnung haben. Und das ist etwas, was mich so auch verängstigt tatsächlich. Ich glaube aber, das ist auch unsere Schuld mit, weil wir müssten eigentlich mehr auf die Politiker zugehen, mehr in die Sprechstunden der Politiker gehen und denen einfach sagen, das Internet ist was Gutes, damit kann man was Tolles machen und viele Leute setzen das für wunderbare, tolle Sachen ein, davor müsst ihr eigentlich gar keine Angst haben. Und das Problem ist, glaube ich, gerade unter uns Nerds, Computerfreaks, ist, wir setzen uns mit der Politik zu wenig auseinander. Und da kann man zum Beispiel mal auf netzpolitik.de nachgucken. Da gibt es halt diverse Beispiele, wie man so ein bisschen Nerd-Lobbyismus betreiben kann. Dass man sich zum Beispiel seinem Wahlkampfabgeordneten oder seinem Wahlkreisabgeordneten als Computerexperte empfiehlt, dass man dort halt in die Sprechstunde mal hingeht, dass man Blog schreibt und so weiter. Könnt ihr euch mal informieren? Und ich meine, wenn wir mehr auf die Politik zugehen würden, ich meine, wir haben ja hier auch mal über den grünen Politiker gesprochen, der auf dem Open Document Day war. Weißt du seinen Namen noch? Das war auf dem, nicht Open Document oder DFD, sondern das auf dem Open Source User Group Treffen, FLOSS-Treffen. Genau, auf dem FLOSS-Treffen war und, das. Und ich meine, der hatte ja eigentlich auch nicht so einen richtigen Draht zu den Leuten gehabt. Wir haben seinen. Draht eben schon. Also ich glaube, da ist eine grundsätzliche Sympathie einfach. Ja, aber ich glaube, er hatte nicht das Verständnis. Aber das Verständnis hat vielleicht eben einfach nicht so ganz funktioniert. Und er hat ja gesagt, kommt ins Rathaus, meine Tür steht euch offen. Und ich meine, das müssten wir einfach auch mal machen. Und wir müssen den Politikern einfach mal erklären, was man tolle Sachen mit dem Internet machen kann und dass man davor keine Angst haben muss, dass man es nicht zensieren muss. Und ich glaube, unsere Politiker sind nicht doof. Also, und sie sind auch nicht beratungsresistent. Sie haben halt die falschen Berater. Und ich meine, es gibt halt viel negativen Lobbyismus in Deutschland. Das muss ich auch dazu sagen. Und es wird halt viel Politik mit Killerspielen gemacht, mit Kinderpornografie. Und ich meine, aber Zensur, die Augen davor zu verschließen, ist meiner Meinung nach immer der falsche Weg. Man muss die Verbrechen halt an der Ursache bekämpfen. Und Kinderpornografie findet nicht im Internet statt. Das findet in der Familie statt. Das findet halt da statt, wo Kinder sind. Und da müsste man sie auch schützen. Und da gibt es eigentlich auch schon genug Gesetze, diese Kinder zu schützen. Man müsste dort halt mehr ermitteln und mehr sich darauf zu konzentrieren, also, als die Inhalte auszublenden. Ganz grundsätzlich muss natürlich auch die kriminelle Inhalte müssen natürlich auch im Internet bekämpft werden. Da bin ich definitiv auch dafür. Aber man darf nicht vergessen, dass das woanders passiert. Also die Kriminalität an sich oder das Verbrechen passiert nicht letztlich im Internet, sondern wie du sagst, eigentlich im realen Raum, also nicht im virtuellen. Wenn, dann bin ich der Meinung, man sollte nicht zensieren, man soll direkt da angreifen, wo der Server steht. Also für mich ist es völlig unverständlich, dass man einen Server, auf dem kinderpornografisches Material ist, nicht einfach vom Netz abschalten kann. Warum muss man den aus dem Netz rausfiltern? Wenn ich irgendwelche illegale Musik auf meiner Homepage habe, dann ist ein paar Stunden oder ein paar Tagen ist die Homepage weg. Warum kann man das bei Kinderpornografie nicht auch so machen? Ich meine, warum ist die Musikindustrie so auf Zack und warum gibt es keine Lobbygruppe für Kinder? Und ich meine, wenn man Kinder wirklich schützen will, dann darf man sich nicht nur auf Kinderpornografie versteifen. Da muss man auch gegen Kindersoldaten vorgehen, Kinderarbeit, Kinderarmut. Es gibt diverse Probleme, die Kinder in der Welt haben. Ja. Von denen ist natürlich Kinderpornografie das abscheulichste Verbrechen, aber das sieht mir alles so aus, als wenn sich hier viel Populismus betrieben wird. Und die wirklichen Ursachen, die wirklich sehr komplex sind, die werden von der Politik mal wieder gar nicht angegangen. Ja, zum Teil auch. Aber wir haben ja heute auch Besuch hier. Du hast sicher schon darauf aufmerksam gemacht. Ich bin ja erst zu spät gekommen und würde jetzt auch noch mal fragen. Also heute ist ja Girls Day und ich freue mich auch, dass... Genau, wir haben nämlich weibliche Unterstützung hier im Studio. Hier Unterstützung haben. Ja, hallo, ich freue mich auch hier heute dabei zu sein. Hallo, Claudia. Stell dich doch mal vor, ja, bitte. Ja, mein Name ist Claudia. Ich habe aber eigentlich den Nickname Hexe hier mir ausgewählt. Und ich wollte heute hier den Girls Day machen, weil ich allgemein mich für Informatik interessiere. Kombiniert so mit Journalismus. Und ich finde, das ist die beste Gelegenheit, jetzt mal das hier mal so auszuprobieren, weil ich mich einerseits eben für Informatik, was die Sendung ja hier damit sich beschäftigt, und einerseits mag ich es, verschiedene Themen anzusprechen, sie diskutieren, und Radio ist die beste Plattform dafür. Ja, also was ich mich ja immer frage ist, was machen die ganzen Jungs am Girls Day? Weißt du das? Müssen die zur Schule gehen? Ich weiß nur, dass sie sich irgendwie bei diesen Girls Day manchmal auch lustig machen, aber ich denke schon, ja, die müssen zur Schule gehen. Ja, also ich denke mal, es wäre doch eine interessante Idee, wenn die Girls am Girls Day halt alle in die Männerberufe gehen und die Jungs am Girls Day alle in die Frauenberufe gehen. Ja, das würde ich auch besser finden, weil wenn es eben nur diesen Girls Day gibt, dann ist das wieder so eine Hervorhebung, als ob man so ein bisschen minderwertig wäre, dass Frauen jetzt diesen Tag brauchen, um mal reinzuschnuppern. Also ich kann nur aus meiner Praxis berichten, dass ich eine sehr liebe, sehr nette Kollegin habe, die mich tagtäglich an der Hand nehmen muss, um mir zu zeigen, wo denn welche Schalter sind und so. Also nicht nur Frauen brauchen da viel Hilfe und Unterstützung. Nein, auf der Arbeit meine ich jetzt. Also ich glaube, jeder, der irgendeinen technischen Beruf anfängt oder so, soweit ich das auch mitbekommen habe, der braucht einfach ganz viel Anleitung. Und ich glaube, da ist einfach auch die Illusion ganz viel da, dass das bei Männern anders wäre oder so. Ich glaube, das ist vollkommen geschlechtsunabhängig. Also ich brauche sehr viel Unterstützung. Ne? Einerseits finde ich es gut, dass es eben diesen Girls Day gibt, weil man ja die Entwicklung ja beobachten kann. Zum Beispiel, dass eben Frauen nicht an die höheren Posten kommen oder eben diese Einkommensverteilung, dieser Unterschied, der ja besteht. Andererseits würde ich eben bevorzugen, dass es auf beiden Seiten ist, dass es nicht immer so hervorgehoben wird. Was mich auch wieder, also dieser Girls Day, mich bringt da auf eine Idee, einen Artikel, den ich letztens gelesen habe, ist genauso, wenn man eben diesen Begriff von Rasse benutzt. Ich habe einen Artikel gelesen, wo sich jemand eben darüber beschwert, dass man überhaupt dieses Wort Rasse im Grundgesetz stehen hat und eben diese Unterscheidung macht. Und ich wäre jetzt eigentlich auch dagegen, dass man nicht diese Unterscheidung macht, sondern immer auf das Individuum eingeht und jetzt auch nicht diese Unterschiede, ob Mann oder Frau oder auch Hautfarbe, was auch immer. Ja, also steht ja letztendlich auch bei uns im Grundgesetz, ne? Egal welches Geschlecht, Religion, Rasse, wir sollen alle gleich sein. Finde ich, ist ein guter Ansatz. Funktioniert aber leider nicht immer so bei uns in der Wirtschaft. Ist auch aktuelles Thema. Ich glaube, du spielst auch so ein bisschen auf Homophobie insgesamt an, oder? Ja, so in den schon. Also ja, das ist auch, denke ich, auch ein ganz aktuelles politisches Thema, das ja also auch ganz viele Menschengruppen innerhalb dieses Landes miteinander verfeindet sind oder Ressentiments gegeneinander auch pflegen und hegen. Dass das natürlich auch ein ganz großes Hindernis ist, um auch, sag ich mal, konsensfähig zu werden oder auch gemeinsam Entscheidungen und Ziele zu verfolgen. Also, ja. Ich habe gestern auf Arte eine ganz interessante Dokumentation gesehen. Und zwar frage ich mich ja immer, was ist aus Island geworden? Die sind ja pleite, wie wir alle wissen. Und ich dachte, die wären vielleicht alle verhungert oder so, weil keiner hat mehr darüber berichtet. Und dann bin ich gestern zufällig bei Arte drüber gestolpert. Da gab es eine Dokumentation über Island. Die leben alle noch. Geht denen natürlich furchtbar schlecht. Ich meine, hungern müssen sie nicht, aber ich meine, die ganzen Sparkonten sind weg, die Altersvorsorge ist weg, die Russen haben ein bisschen Geld reingeschossen. Und was ich ganz interessant fand, war, dass es dort Frauen gibt, die haben dort eine Gegenregierung gebildet. Die haben halt gesagt, was ihr Männer gemacht habt, das ist zu kurzfristig gewesen. Ihr habt uns hier voll in die Scheiße geritten. Ihr habt unser Geld ausgegeben, ihr habt uns pleite gemacht. Und Frauen, die denken grundsätzlich anders, wenn sie wirtschaftlich handeln. Die handeln langfristiger, sie denken mehr nach, sie handeln halt nicht so kurzfristig, nachhaltiger. Und die Frauen haben dort halt eine Gegenregierung gebildet. Unter anderem ist dort eine Frau auch tätig, die hat halt eine Fitness-Center-Kette. Und die hat halt erreicht über diese Gegenbewegung, dass den ganzen Arbeitslosen, also es gab früher eigentlich gar keine Arbeitslosigkeit in Island und jetzt haben die, glaube ich, 6% Arbeitslosigkeit durch die ganze Wirtschaftskrise und so weiter. Die hat halt erreicht, dass diese Arbeitslosen, damit sie halt zu Hause nicht rumsetzen, fett werden, sich nutzlos fühlen, alle umsonst in ins Fitnesscenter gehen können auf staatliche Kosten, um halt sportlich wenigstens fit zu bleiben und auch um wieder unter Leute zu kommen. Und so arbeiten halt diese Frauen Konzepte aus, um halt gegen diese Wirtschaftskrise halt gegen anzugehen und Island wieder halt nach vorne zu bringen. Ja, wollte ich nur mal so einwerfen. Ne? Glaubst du denn auch, Claudia, dass Frauen grundsätzlich andere Entscheidungen treffen als Männer? Also es gibt ja diese irgendwie wissenschaftliche Ergebnisse, dass jetzt im logischen Denken da Frauen anders angehen, mehr nach dem Gefühl anstatt so, oder auch diese räumliche Vorstellung, das ist irgendwie ganz anders so von der Denkstruktur. Aber dein Thema, da denke ich auch daran, an die 60er Jahre, wo es auch diese Frauenbewegung gab. Ich finde, es sollte auch jetzt in unserer Zeit mehr solche starken irgendwie Gruppen sein, wo eben Frauen sich dazu äußern, was geändert werden sollte, welche Rechte sie mehr haben wollen und in allen Bereichen mal ihre Meinung öffentlicher auch zeigen. Also da möchte ich auch dazwischen greifen, habe ich vorher schon versucht anzusprechen. Es gibt ja auch nach wie vor eine sehr starke Frauenbewegung, auch hier im FSK übrigens, jeden Donnerstag. Also ist ja auch Frauentag im FSK zwischen 12 und 19 Uhr, kann man ja auch mal Werbung dafür machen. Ne? Ja. Und es war eine Frau gewesen, die mir meinen Computer heute hier gestartet hat, muss ich auch mal dazu sagen. Ne? Also hier beim FSK okay. Sind wir bestimmt nicht unterbesetzt. Schön. Ja, und ich würde mir aber auch wünschen, auch gerade von so etablierten Bewegungen wie zum Beispiel der Frauenbewegung, dass die auch mehr auch moderne Themen, also oder aktuelle Themen besetzt, also nicht nur in diesen frauenspezifischen Themen verharrt, sondern eben auch Antimilitarismus oder eben auch, was die freie Softwarebewegung angeht, würde ich mir einfach auch einfach ja, Solidarität wünschen eigentlich. Also und soll von mir jetzt einfach so ein Anstoß sein, hallo, ja, lasst uns doch auch zusammen irgendwie die Welt verändern oder dass eben keine Isolation von einzelnen Bewegungen, da bin ich eben kein Fan davon, wollte ich damit sagen. Genau, und da muss man aber eben so eine Bewusstseinsänderung, also dass eben Menschen dann anfangen, anders über dieses Frauen- und Männerbild zu denken. Und oft ist es ja auch so, dass ja nicht Frauen sozusagen gehindert werden, an zum Beispiel höhere Posten oder eben solche Arbeiten anzufangen, die eigentlich eher so männertypisch sind, sondern ja, der Grund liegt eigentlich dann, dass Frauen sich manchmal selbst nicht zutrauen, eben diese, sondern eher auch diese frauentypische Berufe annehmen, wie, weiß ich, Krankenschwester oder sowas ähnliches. Also eine Bewusstseinsänderung würde ich da fordern. Und da sind eben Medien auch ein wichtiger Teil, die dazu beitragen sollten. Ja, aber ich glaube, das ist ein tief verwurzeltes gesellschaftliches Problem. Also ich glaube, dass über unsere ganze Erziehung und unser Bildungssystem den Frauen halt auch eingeredet wird. Sie könnten sich halt nur auf bestimmte Wege bewegen. Glaube ich gar nicht. Also da muss ich widersprechen. Also meines Wissens sind sogar mehr Frauen zurzeit, also gerade die jetzige Generation oder so, die jetzt in die Studiengänge kommt und so. Also Frauen sind da weitaus erfolgreicher auch in der Schule und so, als es eigentlich Jungs sind. Ich glaube, Erziehung ist aber da trotzdem ein wichtiger Punkt, weil es fängt ja schon mit Barbie für Mädchen an, rosa, irgendwie das Zimmer in rosa gestrichen und für Jungs eben Autos oder das, dass man da auch vielleicht in der Erziehung ganz andere Ansatzpunkte ja, vornimmt. Ja, andererseits hat Pink ja auch ziemlich viele männliche Fans, ne? Ja, ich hau noch mal Musik rein und dann unterhalten wir uns gleich weiter. Thank you. If you like the music that I play, go to sparklemotion.co.uk. You can read about and get in touch with me. And if you like, you can download an MP3. And I recognise that this invites 100 dirty looks. But I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. It's like a first-year student stuck in halls who never looks outside of those four walls. If you only check out bands using MySpace, it makes the World Wide Web a smaller place. And this one thing holds constant while the world proceeds in flux. I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. It's not the world's most pressing wrong. It scarcely merits this cool song. But everyone seems so concerned about the wonders I have spurned. I'm really not condemning you. It's just a thing I need to do. Sometimes you've got to draw the line, and this is where I'm drawing mine. It's not because of who the thing's owned by. Taste and style are my main reasons why. I never buy the Sun because it's shite, and I take the same approach to my website. Rupert Murdoch is just one of many capitalist crooks. I just haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks. Don't ask me why again, don't ask me why again. So if you don't like MySpace, take some leaves out of my books. And never have a MySpace because MySpace fucking sucks. Hallo, da sind wir wieder beim FSK auf 93,0. Studio mit mir sind immer noch Sully und Hexe. Ja, und ich wollte sagen, ihr könnt eigentlich jederzeit bei uns im Studio vorbeikommen, wenn ihr ein interessantes Thema habt, ne? Ich meine, so ähnlich wie es Hexe gemacht hat, ne? Könnt ihr einfach mal was erzählen. Es muss nur irgendwas mit der binären Welt zu tun haben, aber das hat ja heutzutage ja vielleicht eigentlich alles, oder? Könnt ihr euch noch irgendwas vorstellen, was heutzutage ohne Computer funktioniert? Ich glaube, das ist sehr schwer. Naja, also so Menschen, dein Fahrrad, ne? Das hat noch Menschen kein Fahrradcomputer, funktionieren, ne? Auch so. Also mein Fahrrad, das funktioniert auch. Naja, wobei wahrscheinlich in der Herstellung sind, also mein Fahrrad gibt es wahrscheinlich ohne Computer gar nicht. So. Aber man könnte es schon noch sehen. Ohne Computer herstellen. Also ich war neulich mal auf so einer tollen Session, Endzeit hieß die, und da kam raus, dass selbst wenn hier alles zusammenbricht, die Wirtschaftskrise hammerdick kommt, ein Fahrrad können wir uns immer zusammenbauen und das Wissen über Elektrizität werden wir auch nie vergessen. Also können wir uns per Morsecode weiter verständigen. Also wir können niemals wieder in die Steinzeit zurückfallen. Selbst wenn das Internet zusammenbricht, dann machen wir es halt wieder über Morsecode. Fahrräder können wir uns auch immer zusammenbauen. Insofern werden wir immer mobil bleiben. Also die Gefahr, dass wir irgendwann mal wieder in der Steinzeit landen, ist ziemlich gering. Wie seht ihr das? Das ist eine gute, ich habe eben gar nicht daran mal gedacht, dass die Gefahr schwebt, dass wir mal in die Steinzeit wieder zurückfallen. Echt? Du spielst nicht diese Computerspiele, die ich immer spiele, so Fallout und so. Nee. Oh, ja, das hört sich schon so nach Endzeit an. Tatsächlich, ja. Nee, wir wollen in der nächsten Sendung, in 2 Wochen, wollen wir ein bisschen intensiver über, sag ich mal, Probleme an der Schule reden. Unter anderem wollen wir darüber reden, dass man Hausaufgaben bei Google kopieren kann. Wir wollen ein bisschen über Open Source an Schulen reden. Und ja, also Hexe wird für uns an einer Schule hier in Hamburg dazu eventuell mal ein paar Schüler benachrichtigen. Vielleicht kann ich ja sogar noch ein paar Schüler von anderen Gymnasium oder anderen Schulen. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch genug Gesamtschulen. Ich glaube, Hauptschulen gibt es nicht mehr in Hamburg, ne? Ich werde einfach mal ein paar Leute noch von anderen Schulen versuchen einzuladen. Und dann werden wir das nächste Mal hier ein bisschen Schülerfunk machen. Ja, wenn Interesse daran besteht, Dann heißt es konkret übernächsten Donnerstag, und ab 20 Uhr sind auch Schüler, die an irgendwelchen Hamburger Schulen etwas mit Computern machen oder machen wollen oder einen Bezug dazu haben oder einen kleinen Beitrag vielleicht dazu vorbereiten wollen, herzlich eingeladen ins Studio, ins FSK, oder? Ich dachte schon ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr, halt, kommt nicht zu spät. Genau, richtig. Genau. Also ab 19 Uhr fangen wir an zu senden und ab 20 Uhr ist dann unsere Nachbesprechung, ja, die dann also sozusagen gleich anfängt. 4 Minuten. So lange müssen wir hier jetzt noch sabbeln, ne? Ja, ein Thema wird auch sein, Schüler-VZ, also wer sich dazu vielleicht äußern möchte, wie weit man sich da überhaupt anmelden muss. Ist das ein Zwang, Gruppenzwang, oder ich werde eine Umfrage starten, wieso eigentlich die meisten Schüler sich da anmelden. Ja, sehr gutes Thema, Gefahren im Web 2.0, soziale Netzwerke. Ich meine, da wird ja auch inzwischen viel gemobbt und ich sage immer, ne, Leute, wenn es euch fertig macht, zieht mal einfach den Stecker vom Computer raus. Obwohl, ist natürlich nicht so ganz einfach, weil wer bei SchülerVZ gemobbt wird, wird wahrscheinlich auch im richtigen Leben gemobbt. Aber ich meine, wenn es euch fertig macht, ne, ich meine, meldet euch nicht mit eurem richtigen Namen an oder zieht einfach einen Stecker raus. Ne? Denkt immer daran, was im Computer ist, das kann euch nicht fertig machen, nur wenn ihr es zulasst. Naja, aber und auch eben einfach auch so ein bisschen das Bewusstsein zu haben, dass wenn mal was im Internet steht, ist einfach heute die Wahrscheinlichkeit, dass das auch auf lange Dauer zugreifbar bleibt, dieser Inhalt, ja. Das sollte jedem auch bewusst sein. Also da gehören keine persönlichen Daten rein. Ne? Und also man sollte mit seinen persönlichen Daten auch nach wie vor auch ordentlich und vorsichtig umgehen. Genau. Und wenn ihr Probleme mit jemandem habt, dann sagt es ihm ins Gesicht und schmiert nicht irgendwelche Seiten in SchülerVZ voll mit irgendwelchen Fotos, die ihr auf Partys gemacht habt, die einfach in SchülerVZ überhaupt nichts zu suchen haben. Ja. Ja, also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich wollte nochmal sagen, Links zur Sendung und auch die Sendung könnt ihr noch als Podcast demnächst runterladen. Ich werde da einen Eintrag auf der FSK-Seite machen. Ansonsten findet ihr uns in der Sendungsübersicht immer. Alle 2 Wochen senden wir, 19 Uhr am Donnerstag, Dr. Bunsen. Müsst ihr halt nur im Kalender aufpassen beim FSK. Und ja, die nächste Sendung wird eigentlich super interessant, glaube ich. Ja. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss und danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich auch mit einem kleinen Tipp. Es gibt von der UNESCO und auch der National Library oder Library gibt es einen Zusammenschluss unter wdl.org. Im Internet sollen in Zukunft auch Bücher verfügbar sein, also wertvolle Dokumente. Tschüss! Ja, Hexe sagt auch Tschüss und ich bin schon gespannt auf die nächste Sendung.